it to the nation, spreading it, cause that's my work. Yes, I'm spreading it, cause there's nothing else to do. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 1 Uhr nachts, das ist unsere Zeit. Schön, dass ihr auch da seid. Ja, freie Themenrunde heute, wie immer mittwochs. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50, das ist die Telefonnummer, kostenfrei für euch. Oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de. Und der erste Anrufer, die erste Anruferin ist Nike. Spreche ich das richtig aus jetzt? Oder Nike? Nee, Nike, ne? Nike. Ja. Wir sind alle schon ganz radadoll mit diesem ganzen englischen Kram in unserer Sprache, dass man schon Nike Nike sagen will. Also ja. Nike, 31 Jahre. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir, also, Nike? Also bei mir geht's darum, also mein Mann ist also jetzt seit ungefähr 5 Jahren knapp zweigleisig gefahren. Also wir sind seit 98 verheiratet. Mhm. Und ja, und er hat mir Anfang 2007 gesagt. Zweigleisig heißt, er hat eine andere Frau, ja. Frau. Und mit der hat er auch 2006, also nicht geheiratet, aber er hat halt eine feste Beziehung mit der gehabt. Ja. So, also fest, wie es halt ging, so dass ich es nicht merke. Ja, also nicht nur in Anführungszeichen so eine Sexspielerei, sondern genau, ernsthafte... Also am Anfang hat er mir erklärt, es war halt am Anfang so. Mhm. Es war halt... okay, so, macht die Sachen nicht besser. Ja, nee, also ja, und er hat mir das dann gebeichtet, weil 2006 halt, Mitte 2006 daraus ein Kind entstanden ist. Ja, also nicht deswegen gebeichtet, aber ich glaube, das hat den Druck erhöht. Wann hat er dir das denn gebeichtet? Im Januar 2007. Ja. Und da wussten wir auch schon, dass ich mit dem dritten Kind schwanger bin. Ach du liebe Zeit. Ja, also ich habe ja natürlich jetzt nicht verhütet oder so. Mhm. Also ich habe auch nicht gesagt, also... Offensichtlich hat er aber bei der anderen Frau auch nicht verhütet. Ja, und genau. Ist somit auch das große Risiko eingegangen, dass er sich da vielleicht eine Krankheit holt bei der Frau und diese Krankheit genau. Auf dich auch überträgt. Also am Anfang haben sie wohl verhütet und dann später, wo es halt länger und andauernder war, hat er mir erzählt natürlich, hat er dann auch nicht mehr verhütet. Also was ich habe ihn auch gefragt, ob er noch ganz bei Trost ist. Allerdings, was für eine Dreistigkeit. Ja, Kind zu zeugen. Also erstmal auch, er hat ja, also es wäre mir ja aufgefallen, wenn er jetzt irgendwann mal gesagt hat, ich schlafe nicht mehr mit dir. Mhm. Wir haben ja trotzdem miteinander geschlafen. Es war jetzt nicht so ein besonderer Sex, also würde ich jetzt mal von meiner Seite aus sagen, aber... Was ist denn der Stand der Dinge im Moment, Nike? Ja, im Moment ist es so, also wir sind, ja, wie soll ich das sagen, also halb getrennt und halb auch nicht. Warum seid ihr nicht ganz getrennt? Ja. Er ist immer noch mit der anderen Frau auch zusammen. Ja. Also die haben ja jetzt auch mittlerweile auch ein zweites Kind. Und die, das ist genauso alt wie mein jüngstes. Und er ist mal einen Tag bei dir und mal einen Tag bei der anderen Frau? Genau. Also jetzt seit 2 Wochen hat er sich ein bisschen mehr auf die andere Seite. Also ich sehe ihn dauernd, auch wegen der Kinder, und er kommt auch so, er sagt, er will mich auch sehen, und ich verstehe das auch. Ich hab echt keinen Verstand mehr. Also bist du nicht verletzt und eifersüchtig, wenn er dann wieder zu der anderen Frau geht? Ja, also es ist ganz schlimm, ich kann das gar nicht, und sie hat hier niemanden, und ich so, ja, toll. Also, kennst du die eigentlich auch? Nee, also nee. Ich habe mit ihr telefoniert, also ich habe jetzt 2-3 Mal mit ihr telefoniert. Warum hast du mit ihr telefoniert? Weil es mich einfach gejuckt hat. Also ich bin auch nicht so ein Mensch, also alle anderen sagen, ja. Hast du ihr Vorwürfe gemacht? Ja. Ja. Ja, natürlich. Mhm. Also weil sie wusste ja von Anfang an, dass es mich gibt. Wie hat sie reagiert? ja, eine Heirat ist eine Unterschrift auf dem Papier und ich soll mich nicht so aufregen und also, das heißt, das war kein erfreuliches Telefonat, das war eher Streit. Nee, also am Anfang habe ich ziemlich laut geredet und so zum Nachhinein, also war es dann auch ein bisschen, also beim zweiten Gespräch war es ein bisschen ruhiger. Also wir haben uns dann auch SMS hin und her geschickt, böse SMS. Böse SMS. Und dann hat sie irgendwann mal angerufen und meinte, ja, das Leben wäre viel zu kurz und bla bla bla. Okay. Halt. Also bei allem Verständnis, dass du dich verletzt fühlst von dieser Frau und ja, in die Ecke gedrängt fühlst, aber die Vorwürfe solltest du lieber deinem Mann machen, nicht der Frau. Ja, natürlich auch. Ist klar, habe ich ihm auch gemacht. Ich habe ihm da viele, viele, viele, viele tausende Vorwürfe gemacht. Steht denn dein Mann nicht auch unter dem großen Druck, dass die andere Frau sagt, nun machen wir mal Schluss mit deiner Frau, also mit dir, mit Minnie? Ja, das er hat mir gesagt, er hat ihr gesagt und das hat sie mir auch am Telefon bestätigt, er wird mich nie verlassen. Mhm. Damit hat sie sich arrangiert schon mal. Anscheinend, aber ja. Er hat, das muss man mal feststellen. Aber ich weiß ja nicht, ich kenne sie ja nur durchs Telefon und ich kann mir nicht vorstellen, dass die keinen Druck auf ihn ausübt. Also, finde ich im Moment auch alles nebensächlich. Ja, ja. Und du bist wichtig. Ja. Du bist jetzt die zentrale Figur. Ja. Die Frage ist, was du willst, was du aushältst und warum du das jetzt so tust, wie du es tust und wie du es die letzten Monate oder das ganze Jahr und die ganze Zeit überhaupt ausgehalten hast. Warum verhältst du dich so? Ja, weil ich sie noch liebe. Also das hört sich blöd an, aber also ich kann das gar nicht erklären. Empfindest du denn sein Verhalten auch sehr demütigend für dich? Ja, also ich kann das einfach nicht fassen. Also es war jetzt nicht... Du ist ja lange genug Zeit, dass du es hättest fassen müssen, ne? Ja, also ich habe es gefasst. Also immer wieder, ich bräuchte auch, aber die lässt er mir nicht, diese Zeit, ihn nicht zu sehen. Und dass ich sage, also ja, aber Moment, Abstand haben und den... Das liegt an dir. Ja, das liegt an dir. Das kann naja, wir haben Kinder und... Okay, aber trotzdem, ich vermute aber, dass die Hauptschuldige, in Anführungszeichen, dass das noch keine richtige Regel gefunden hat, nicht er in diesem Fall, sondern du, ja, weil du nur keine klaren Linien gezeigt hast. Ja. Ne? Ist so. Klar. Ja. Also wie verkehrt ihr denn miteinander? Ist das noch nett oder ist das immer angespannt? Nein, es kommt immer drauf an. Am Anfang, wenn ich ihn sehe, bin ich verhalten und mache auch, glaube ich, kein freundliches Gesicht. Mhm. Und dann lockert er mich irgendwie wieder auf. Also, und ich will dann auch nicht, ich meine, die Kinder sind ja immer dabei, wenn wir uns sehen. Also es gibt dann keinen, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt, also ich kann mich auch nicht mit ihm richtig aussprechen. Wenn die Kinder nicht da sind, dann blockt er ab und ja, jetzt fang nicht wieder an und mach hier nicht wieder die Laune. Also kaputt. Im Prinzip hängt das Ding immer in der Luft und genau. Der Schatten und die Spannung ist immer da. Wie geht denn das jetzt? Lass mich mal so eine praktische Frage stellen. Urlaub. Ja. Macht er mit dir Urlaub? Nee, also letztes Jahr habe ich mit meinen Kindern und einer Freundin waren wir verreist. Also, und wo war er währenddessen? Ja, bei ihr. Ja, ist er mit ihr weggefahren? Nee. Also die verreisen jetzt auch nicht so. Also er hat im Moment auch keine Arbeit. Und, gibt es noch glückliche Momente? Ja. Was das sind das ja im Moment? Beschreib mir mal einen Moment, wo du mit deinem Partner noch glücklich bist, im Moment. Im Moment, das ist so, er ist dann auch so, ich kann mich da auch blöderweise, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, dann nimmt er mich so und küsst mich, also jetzt nicht so, also jetzt richtig so, also er küsst mich dann so und knuddelt dich. Wie bitte? Er knuddelt dich so. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, was das alles soll. Und ich habe das auch schon zu deiner Kollegin eben gesagt, weil sie meinte, ja, wie stellt er sich das vor? Er hat, und sie hat es auch komischerweise vorgeahnt, was er sich denkt. Er würde, wenn er das Geld hätte, ein großes Haus kaufen und am liebsten mit uns allen da drin wohnen. Also, ich kann das auch nicht. Und wenn ich irgendwo rausgehe und, also unser Sohn macht zum Beispiel Sport, Karate und dann bin ich da und, weiß ich nicht, habe ich irgendwie Wimperntusche drauf und dann ist der so, kommt der da hin und hinterher, ja, für wen machst du dich denn hier hübsch? Ach, das auch noch. Ja, das ja. Der Pascha genau, hat zwei Frauen dann, und wenn eine Frau sich ein bisschen schön macht, dann ist das schon gleich. Die Grundfrage ist, Denike, es gibt ja so merkwürdige, oder ich würde will es gar nicht abwerten. Es gibt ungewöhnliche Lebensmodelle. Ja, ja, genau. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich damit irgendwie zurechtfinden kann. Also, so wie du es mir jetzt gerade geschildert hast, klingt das nicht wie so eine abgeklärte Sache. Wir haben ein ganz unkonventionelles Lebensmodell. Ja, nee. Also ich habe mir auch nicht gedacht, als ich geheiratet habe, dass ich irgendwann mal ja sage, okay, jetzt nimm dir doch mal eine neue Frau oder so. Also insofern war nicht in Planung. Habe ich den Eindruck, so wie du es geschildert hast, dass du nicht zufrieden und wirklich nicht glücklich bist in der Situation? Nee, also glücklich bin ich definitiv nicht. So, und das ist die Hauptaussage. Das ist ja Hauptsache. Ich bin nicht glücklich, hast du gesagt. Das ist. Genau. Und wenn du dir die Welt zaubern könntest, würdest du dir deinen Mann zurückwünschen wahrscheinlich, dass alles so ist wie früher. Ja. Das geht aber nicht. Also so ist wie früher, ja, natürlich geht nicht. Aber ich würde, dass er sich, ich weiß nicht, wie ich die Entscheidung treffen soll, also diese knallharte, ich würde es wirklich machen. Du bist zu weich. Und ja, ich bin zu weich, im generell im Leben, aber jetzt, also nicht nur auf ihn bezogen, sondern Und der wickelt dich jedes Mal um den Finger. Genau. So. Wahrscheinlich. Also ich habe ja auch Gefühle für ihn, wenn ich jetzt gar keine Gefühle habe. Ja, aber das ist ja das Fatale, dass da schon noch Gefühle sind und damit lockt er dich immer. Ja. Damit ködert er dich. Nike, ich kann dir so als ganz außenstehende und vollkommen neutrale Person nur sagen, dass ich finde, dass du da raus musst aus diesem komischen Konstrukt, dass es für dich letztendlich für dein Leben keine Perspektive hat und nicht gut ist. Und du keine glückliche Frau dabei wirst. Und im Gegenteil, dass du wahrscheinlich immer unglücklicher wirst. Und du, das Schlimme ist in der Situation, dass du bist nicht die Agierende, er ist das. Du passt dich immer allem an, was er macht. Ja. Und je nachdem, wenn er wieder neue Ideen hat, dann wirst du dich wieder irgendwie fügen. Und das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut, finde ich. Ja, aber es ist halt auch, also ich krieg, also auch, deswegen habe ich dich ja nun auch angerufen. Wie schaffst du es, da rauszukommen? Das Feedback von anderen ist halt, einer sagt, trenn dich ganz und dann erkläre ich denen auch ein bisschen die Situation und dann sagen die auch Kinder haben und sagt, gesagt, ist leichter als getan. Mhm. Und er hat ja hier auch noch seinen Hausstand. Also es ist ja nicht so, dass er hat da sein Haus. Ich packe alles ein. Ich habe das schon mal alles eingepackt. Das wollte er dann auch nicht mitnehmen. Das Perfide ist ja, dass der wahrscheinlich seine Socken bei dir liegen hat und seine Socken bei der anderen Frau liegen hat im Schoss. Mhm. Ne? Das ist das ja. Jetzt möchte ich dir folgenden Vorschlag machen. Ja. Wenn man so alleine das vielleicht nicht schafft oder vielleicht auch eher nicht so hart gesotten ist, um sowas durchzuziehen, ist es immer gut, wenn man einen Beistand hat. Vielleicht auch einen professionellen Beistand oder Hintergrund. Ja, ich war hier schon mal bei einer Familientherapeutin, aber die hat mir nicht so, also... Sollte man überlegen, wie man das nochmal neu einfädelt. Ja. Dazu möchte ich, dass du jetzt mit meiner Psychologin, mit der Simone sprichst. Ja. Die das Gespräch mitgehört hat. Und dann könnt ihr da anknüpfen. Ich finde, dass du einfach einen Rückhalt brauchst für deine Entscheidung, damit du entscheidungsstark wirst. Ja. Und da musst du dein Leben neu entscheiden und einfädeln, finde ich. Ja, weil jetzt auch Weihnachten vor der Tür steht und ich überhaupt keinen Plan habe. Also, wie wird das denn Heiligabend sein? Wo ist er? Ja, das möchte ich auch mal gerne wissen. Ach so. Also letztes Jahr war er bei mir und die Jahre davor auch. Da wusste ich es ja dann auch gar nicht. Das heißt, noch weißt du überhaupt gar nicht, wie das läuft. Ja. Das ist doch furchtbar. Das ist auch für die Kinder furchtbar. Ich habe auch gar nicht das, schön Heiligabend. Natürlich am Tisch und essen. Ja, weil du Angst hast, weil du unsicher bist, weil du verletzt bist, weil alles nicht in Ordnung ist. Und weil ich auch immer denke, sind jetzt seine Gedanken bei ihr, was macht sie jetzt? Natürlich. Am Weihnachtsabend. So wird es auch mit sein. Mit zwei Kindern irgendwie und, Ich finde, da musst du raus. Ja. Jetzt legst du bitte auf und wirst von Simone zurückgerufen. Okay. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Ja, danke schön, dir auch. Tschüss, Nike. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Morgen, ihr Lieben, haben wir eine, nicht so eine ganze Themennacht, aber einen Themenschwerpunkt. Morgen ist der Schwerpunkt der Moderator selbst. Wir haben uns überlegt, ich frage euch das ganze Jahr über 1000 Sachen. Und morgen habt ihr die Chance, mich mal zu fragen. Was diese Sendung betrifft, was meine Person betrifft, egal. Das ist ein Personality Talk, wie wir das so sagen würden. Ihr könnt mich alles fragen, was ihr fragen wollt. Ob ich dann alles antworte, ist die zweite Frage, aber gucken wir mal. Also, wer gerne morgen mitmachen möchte, der oder die kann gerne schon mal mailen, domian@wdr.de, die Frage schon mal in die Mail reinschreiben oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch gerne während der Sendung. Darüber hinaus machen wir die Sendung aber auch noch auf für eure Themen. Also es ist nicht eine reine Domian-Sendung, sondern wir mischen das so ein bisschen. Aber Schwerpunktthema ist morgen Fragen an den Moderator, Fragen an Domian, was ihr gerne wissen wollt von mir. Ich stehe bereit und möchte euch Auskunft geben. Also morgen ist das unser Thema. Heute offen, wie immer mittwochs, und hier ist der Markus, 31. Markus, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo Markus, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Probleme mit der Ehe, Frau, Kinder und so weiter. Ja. Was ist denn im Einzelnen? Bitte? Was ist es denn genau? Ja, wir haben komplizierte Ehe gehabt. Also sie waren alle immer gegen uns und so. Und wir haben uns aber immer zusammengerauft, immer zusammengebissen für uns. Ja, wie lange verheiratet? Seit 2000. 2000, ja. Genau. Und haben wir zwei hübsche Mädels, Papa, Kinder. Wie alt sind die Kinder? 4 und 2. Ja. Ja, und ich habe halt viel gearbeitet, war nie viel da und so. Und habe aber immer versucht, ihr alles zu bieten und so, ne? Mhm. Und wir haben viele Rückschläge erlitten, finanziell und familiär und sowas. Ja, und ja, heute sind wir dann am Punkt jetzt, also ich habe so eine Ahnung, wir stehen also vor den Scherben und warum? Keine Ahnung. Was ist passiert? Wir haben uns halt irgendwie im Laufe der Zeit immer weiter auseinandergelebt. Ja, was heißt das konkret? Ja, konkret, ja, wenig miteinander geredet, wenig zu sagen gehabt. Ich war viel nicht da, viel ist übers Telefon gelaufen. Streit? Sie war oft. Bitte? Streit auch gehabt? Ja, Streit, immer wenn wir irgendwie quasi im Raum sind, dann haben wir Streit. Ach so, und um was geht der Streit? Alltagssituation, belangloses Zeug. Belangloses Zeug. Letztendlich kein großes Thema, sondern wie ist denn so die äußere, die materielle Situation im Moment? Läuft das so finanziell ganz okay bei euch? Ja, finanziell ist es im Moment völlig am Arsch. Aber völlig am Arsch, das auch noch? Ja, klar. Bist du arbeitslos oder hast du eine Arbeit? Nein, das war einer unserer Rückschläge. Wir haben ausgebaut und ja, das ist alles. Hat euch das übersteigt eure Möglichkeiten? Nein, da sind wir gar nicht reingekommen in dieses Haus. Also, ach so. Ja, und also das Haus gebaut und gar nicht eingezogen, weil... Nee, bis zum Ende ging es nicht mehr, nee. Und wie viel Schulden habt ihr am Hals jetzt? War so 180.000. Oh, das ist viel Geld. Was machst du vom Beruf? Kraftfahrer. Kraftfahrer. 180.000 Euro Schulden ist eine Menge Geld. Ja. Und arbeitet deine Frau auch irgendwie was noch neben dir? Die arbeitet auch, ja. Das heißt, das ist eine erdrückende Last, allein schon das Finanzielle. Sie geht nachts arbeiten, sie geht tags arbeiten und wir wechseln uns dann mit den Kindern ab. Mhm. Also ist das so vielleicht eher wirklich die äußeren Verhältnisse, die euch so mürbe machen, gar nicht mal das... Ja, das drückt uns alles und ja, dann kommt die sexuelle Komponente auch noch dazu. Also was ist da los? In 3/4 Jahren merke ich, dass es bei mir immer weniger klappt. Ne? Liegt das an den Sorgen oder liegt das an der Frau? An der Frau gar nicht. Ich habe für die Frau immer alles getan. Also du findest deine Frau nach wie vor attraktiv? Natürlich, ohne Ende. Ohne Ende. Und bist mit dem Herzen auch dabei? Volles Rohr. Und hast auch keine andere Affäre irgendwie nebenher? Nein, habe ich nicht. Hatte ich früher mal so, weil ich halt nicht oft da war. Das war dann mehr so ein One-Night-Stand oder so. Das habe ich ihr dann auch sofort gestanden, weil mich das gequält hat. Ne? Und sie hat das dann auch hingenommen und so. Ne? Ja. Sie hat es hingenommen? Nein, sie hat mir verziehen. Also, verstehe. Also sie ist noch bei mir. Ja. Und ja, und das klappte sexuell halt nicht so und sie war auch immer gefrusteter. Mhm. Ja, und dann sind wir dann irgendwie im Internet so am Stöbern so. Also ich bin da drauf gekommen und da gibt es so, es wird viel in England praktiziert und sowas. Das nennt sich Cuckolding und das hat uns dann irgendwo auch gereizt. So. Wenn irgendwie Frauen Probleme im Bett mit ihren Männern haben, dann haben die halt das Recht, nehmen sich dann einen anderen Mann nur für den Sex. Und das dachte ich auch, dass das eigentlich ganz gut klappt, aber im Moment habe ich das Gefühl, irgendwie, das war auch verkehrt. Und ach so, Moment mal, das ist so, dass sie holt sich Männer für Sex? Ja, es war geplant, dass sie sich einen Festen sucht, nur für Sex und gut. Und das haben wir dann ein, zwei Mal praktiziert und dann hat sie mir dann gesagt, dass das doch nicht ist, was sie will. Und warst du dann dabei oder waren die beiden alleine? Ich war dabei. Du warst dabei, du hast zugeguckt oder wie? Genau. Ja. Wie hast du das empfunden, wenn ein anderer Mann... Ja, es war einerseits sehr reizvoll, andererseits war das so eine Mischung der Gefühle. So. Mhm. bisschen Eifersucht, Reiz, Unbekannte. Hast du denn dann irgendwann auch mitgemischt oder hast du die beiden komplett bis zum Schluss? Ich habe die komplett alleine lassen. Und du hast dann da angezogen, mit Jeans daneben gesessen, hast geguckt oder wie? Genau. Wie, das ist wie viel mal passiert? Zweimal? Bitte? Zweimal. Zweimal. Ja. Und ich habe auch, weil sie war danach auch total gelöst und auch nicht mehr, also sie war nicht mehr so frustriert, auch so vom Alltag her, ne? Und ich habe auch irgendwie gemerkt, dass der das was Gutes getan hat und so. Und ich hatte damit auch wenig Probleme, weil ich wusste immer, das ist Sex, das ist Familie. Ja. Aber ja, momentan ist es auf dem Stand der Dinge so. Und sie will das auch nicht, sie will es nicht mehr. Und sie redet kaum noch mit mir. Sie will das nicht mehr und sie will aber auch mit dir nicht schlafen. Nein, doch, sie möchte gerne mit mir schlafen, aber das ist ja Frustration schon im Vorfeld, ne? Verstehe ich nicht. Ist Frustration im Vorfeld? Ja, weil es dauert 3 Minuten, dann ist vorbei. Bevor sie überhaupt in Fahrt kommt, habe ich das hinter mir. Ach so. So, und deswegen habe ich ihr das ja zugestanden. Ne? Weil du zu schnell kommst, oder wie meinst du? Ja, klar, natürlich. Und ist das schon immer ein Problem gewesen in eurer Sexualität? Nee, das ist so, im letzten Dreivierteljahr hat das so vielleicht angefangen, dass die Intervalle immer kürzer wurden. Und warum ist das so? Weil du schnell fertig werden willst oder weil du dich nicht so im Griff hast? Ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht. Ich versuche es zurückzuholen, aber das klappt irgendwie überhaupt nicht. Ne? Das war früher anders? Das war früher ganz anders. Das hast du auch früher mehr so mental steuern können, wann du zum Höhepunkt kommst und wann nicht. Ja. Genau. Und ich habe da überhaupt keinen Anschluss drauf. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an der Stresssituation liegt oder ob das an den Problemen am Alltag, am Sorgen. Vielleicht. Das kann natürlich alles zusammenhängen. Ich habe keine Erklärung für. Jedenfalls habe ich dann mir gedacht, du liebst die Frau, du willst sie behalten, dann gönnst du ihr das, dass sie wenigstens Spaß hat und so. Finde ich ja immerhin als Aktion und finde ich gut, dass ihr sowas ausprobiert habt. Das zeigt ja, dass ihr beide willens auch seid, irgendwie eine Lösung zu finden. Wenn das jetzt das nicht der richtige Weg war, okay, dann muss man neu überlegen. Ja, und in letzter Zeit redet sie immer öfter von Scheidung und so, dass sie mit den Kindern auszieht und so weiter, dass ich die Hütte behalten kann, wo wir wohnen und so. Ah, so krass schon. Und jede Nacht, wo ich dann auf der Arbeit bin, ja, dann habe ich immer Nachtmagenschmerzen, wenn du nach Hause kommst, ob es immer da ist oder nicht. Ne? So ernst ist es schon? Ja. So ernst. Das heißt, da sind auch keine schönen Momente mehr bei euch? Nee, nicht wirklich. Wie ist das jetzt Weihnachten? Weihnachten steht vor der Tür. Wie läuft das nächste Woche bei euch? Kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht. Nichts geplant? Ja, Weihnachten haben wir natürlich geplant, aber ich weiß nicht, wie es ablaufen wird. Ja. Ob es da wieder eskaliert oder wie auch immer. Streitet ihr auch vor euren Kindern? Also ich bin sowieso irgendwie so auch sexuell mehr devot anlacht. Also immer, wenn es laut wird, drehe ich mich dann rum und gehe. Ne? Gut, aber die Kinder kriegen ja die Vierjährige oder der Vierjährige sowieso mit, wenn da... Ja, die haben schon ein paar Mal mitgekriegt und dann habe ich ihr dann halt erklärt, Mama und Papa streiten mal, das ist halt, wenn man groß ist so und das wird sie dann auch noch irgendwann mal tun, aber Papa und Mama haben sich noch lieb. Also das ist dann so immer die Ausrede. Ich höre daraus, dass irgendwie du das Gefühl hast, dir steht das Wasser bis zum Hals. Also ich habe manchmal, so muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man das so im Radio sagen soll, ich habe manchmal so die Momente, ich bin nachts unterwegs mit einem 40-Tonnen-Zug. Manchmal möchte ich gerne einen Brückenpfeiler nehmen. Geht mir echt so. Das sind aber nur so Gefühle, das war noch nie real nah dran. Ja, was heißt real nie dran? Also, was soll ich sagen? Doch, schon mal ein bisschen. Musste ich schon wirklich überlegen. Markus, da muss ich jetzt mal wirklich an deine Verantwortung appellieren. Du bist Vater von 2 Kindern. Ich weiß es, aber andersrum sind sie nicht besser dran. Nee, die sind nicht besser, wenn die ihren Vater verlieren. Keinesfalls. Ihr müsst euer Leben in den Griff bekommen. Und man bekommt nicht das Leben in den Griff, indem man sich das Leben nimmt. In dem Fall, so wie du es jetzt gerade geschildert hast. Du würdest ein unfassbares Unglück über deine Familie, über deine Kinder bringen. Das mal so, nur mal ganz klar dahingesagt. Ich respektiere sehr deine Sorgen. Nicht, dass du denkst, dass ich das kleinreden will. Aber das ist nicht die Lösung. Das ist wirklich nicht die Lösung. Die Lösung muss woanders zu finden sein. Ich weiß es halt nicht weiter. Also ich sehe auch keinen Lichtblick. Also jede Geste von mir, jedes Positive, was ich irgendwie versuche anzustoßen, da fahre ich voll gegen die Wand oder da wird im Karma erstickt. Ne? Eigentlich wäre das jetzt, wie du es gerade schilderst, ihr seid ein Ehepaar mit 2 Kindern, mit extrem großen Problemen, wäre das ein klassischer Fall für eine Eheberatung. Das habe ich auch schon versucht. Will sie nicht? Will sie nicht. Will sie nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Will sie nicht, dann wird zugemacht und dann in Ruhe. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Das würde mich auch wieder sehr ärgern, weil das ist so. Ja, bei mir löst das andere Gedanken aus. Also bei mir löst das die Gedanken aus, dass sie halt das, was wir jetzt gemeinsam probiert haben, ne? Also löst so bei mir die Vermutung aus. Ich will das nicht unterstellen, so, dass sie das jetzt alleine für sich weiter auslebt, ohne dass. Ja. Auf der einen Seite das haben und auf der anderen Seite da meine Ruhe und meinen Spaß haben. Ne? Was löst denn der Gedanke in dir aus, wenn ihr euch in der Tat trennen würdet? Keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie man ohne meine beiden Mäuse leben sollte. Bitte? Ich kann es nicht sagen, meine beiden Kiddies, die sind, die waren schon immer das. Gut, du verlierst die Kinder ja nicht, wenn ihr euch trennen würdet. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich damit so toll leben könnte, wenn die 14 Tage bei ihr wären und dann halt eine. Gibt es Tausende und Abertausende von Vätern und Eltern, die das so geregelt haben? Zumal die Familienverhältnisse, die sind so verhärtet, also die waren ja schon immer gegen mich und meine Familie hat auch immer gesagt, was willst du mit der denn und so? Und wir haben uns ja immer durchgesetzt und. Okay, aber ihr seid verheiratet, dass meine Kinder sich dann von mir entfremden. Ja, weißt du, Markus, ich glaube, dass auf Dauer, das sage ich immer und ich bin ganz fest und ganz tief davon überzeugt, dass Eltern viel größeren Schaden bei Kindern anrichten, wenn sie zusammenbleiben und unglücklich sind, als wenn sie sich... Wenn es bei mir geht, würde ich so ganz nehmen, die Kinder. Ne? Okay, das muss man alles überlegen dann, wie man es machen würde. Aber auf Dauer schadet man Kindern extrem, wenn Streit ist in der Familie. Deswegen sage ich ja lieber gar nichts, als dass wir uns streiten vor den Kindern. Ja gut, aber so kannst du ja, du kannst ja nicht den Problem aus dem Weg gehen, indem du nichts mehr sagst. Das Problem ist ja da, da ist ja ein Problem. Ja, ja klar. So, aber was soll ich im Moment tun, außer resignieren? Nee, resignieren ist natürlich genauso falsch wie gegen den Brückenpfeiler fahren. Da muss man jetzt überlegen, was zu tun ist. Wenn denn deine Frau mit dir nicht zu einer Eheberatung geht, würde ich dir sehr dringend empfehlen, dass du alleine erstmal gehst. Dass du mit einem fachkundigen Menschen über die Problematik in Ruhe reden kannst. Das ist der erste Schritt. So, und du sagst ihr das, dass du dahin gehst. Der zweite Schritt wäre, wenn sie vielleicht dann doch mitkommt, dass ihr zusammenredet, wenn sie aber weiterhin blockt und nicht mitkommen will, sagt das ja ganz viel aus. Dann müsst ihr mal wie zwei erwachsene Menschen darüber reden, was wäre eigentlich jetzt, wenn wir uns trennen. Dann sollten wir es vielleicht mal für eine Weile tun. Man kann es ja auch erstmal für eine Weile versuchen. So, darüber hinaus weiß ich nicht, wie weit du beraten bist oder informiert bist mit Schuldnerberatungen. Ja, das haben wir alles schon hinter uns. Das haben wir alles schon hinter euch, okay. Weil das ist ja natürlich das große Problem, was du nun auch noch auf dir lastet. Aber du kannst dich jetzt nicht in das Schneckenhaus zurückziehen. Du musst da jetzt handeln. Und wenn das Handeln bedeutet, dass du dich erstmal von deiner Frau trennst und dass ihr eine ordentliche Lösung findet. Ja. Mensch, Junge, du kannst dir dein Leben doch nicht nehmen, auch wenn es dir bis zum Halse steht alles. Du hast Kinder, du liebst. Ich weiß, die Situation ist halt, sie kommt halt ohne die Kinder, mit den Kindern und ohne mich viel besser klar und so wie ich rede, bin ich sowieso an allem schuld immer und ja, aber wenn das ich nicht mehr da bin, kann ich nicht mehr schuld sein, ohne mich besser klar zu kommen. Aber Marco, so. Ich gehe mal davon aus, dass du klingst wie ein sehr liebender Vater. Du sagst, du sprichst so liebevoll von deinen Kindern. Das heißt, deine Kinder lieben dich auch sehr. So, und du willst Kindern... Das ist das Problem. Die sind beides total Papakinder. Und ich habe auch kein gutes Gewissen, wenn ich sie einfach ziehen lasse. Also, ja, das heißt, ist so eine Zwickmühle, ne? Ja. So hin und her. Ja. Also, du sollst sie ja nicht einfach ziehen lassen. Es soll ja eine ordentliche Regelung stattfinden, wenn du mit deiner Frau nicht mehr zusammen bist, dass du die Kinder auch regelmäßig und gut siehst. So, da sind wir uns jetzt erstmal einig, dass was geschehen muss. Jetzt wirst du mit meiner Psychologin reden. Die gibt dir erstmal ein paar Adressen von der Beratungsstelle an die Hand und wird auch noch ein paar Worte mit dir reden. Ja. Okay? Ja. Du musst handeln, Markus. Du kannst nicht einfach passiv da sitzen und alles über dich ergehen lassen. Ja. Im Sinne für euch alle musst du handeln. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen gleich zurück. Alles klar. Alles Gute. Ich danke dir für dein Ohr. Alles Gute und viel Glück, Markus. Ja, und danke schön. Tschüss. Tschüss. Stefan ist hier. Stefan ist 32. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Also, ich bin transsexuell. Ja. Bin als Mann im falschen Körper zur Welt gekommen. Und meine Eltern kommen damit überhaupt nicht klar. Was für mich alleine nun nicht so schlimm wäre. Ja. Weil ein erwachsener Mann kann auch gut und gerne ohne Eltern. Das Problem ist daran, dass mein Kind darunter leidet. Also ich habe einen 5-jährigen Sohn und der möchte schon ganz gerne Oma und Opa sehen. Ja. Und ja, lass mich fragen. Du lebst noch im Körper eines Mannes? Nein, im Körper einer Frau. Körper einer Frau, genau. Ja. Der heißt Stefan und hast aber noch keine Operationen. Mein Name ist eigentlich auch noch nicht richtig durch, aber es ist in der Beantragung. Also Gutachten sind schon abgeschlossen und ja, bis das Gericht eben das okay gibt, habe ich eigentlich nur einen weiblichen Namen, aber... Ja, also du lebst im Körper einer Frau. Ja, genau. Lebst du auch mit einem Partner im Moment zusammen? Nein. Nein. Du bist alleinerziehend? Ja. Mhm. Alleinerziehender Papa. Ja. Wie lange wissen denn deine Eltern, dass du transsexuell bist? Offiziell habe ich es ihnen vor 6 Jahren gesagt. Aber dann hieß es immer, Kind, du musst normal werden und schaff dir einen Partner an, leb mal wie eine Frau. Ja. Ich habe auch Ewigkeiten immer diesen Druck war ich ausgesetzt, von wegen, ich muss Frauenkleider tragen und ich muss Röcke tragen zu Weihnachten, Geburtstage und so weiter. Und es war einfach grauenvoll. Seit wann weißt du das denn für dich, dass da irgendwas nicht stimmt mit deinem Körper und deiner Identität? Also, festgestellt, dass ich anders bin als andere, habe ich mit 8. Habe auch mit Jugendlichen zusammengehangen, 16-, 17-Jährige, habe angefangen zu rauchen, weil... Wie stellt man das fest mit 8? Wie stellt man das mit 8 Jahren fest? Ja, also die Mädchen waren mir zu zickig, die waren anders als ich. Ja, also du hast gar nicht mit den Mädchen gerne so gespielt als Mädchen? Nee. Ich habe lieber mit den Jungs Räuber und Gendarmen gespielt. Mhm. Und in der Ecke gestanden und geraucht. Mhm. 16, 17-jährige Jungs. Ja. Ja, und dann, wie ich in der Pubertät war, da war es ganz schlimm. Ich kam erst spät in der Pubertät mit 16. Bis dahin hatte ich eben noch den Irrglauben, es wächst noch ein bisschen mehr. Ja, ja. Ja, es wuchs auch ein bisschen mehr, nur an der falschen Stelle. Ja. Das fand ich dann gar nicht so nett. Ja. Und wie dann die Blutung kam, dachte ich verblute. Das kann ja auch irgendwie nicht ganz normal sein. Mhm. Ja, und bin damit überhaupt nicht klargekommen. Meine Eltern hatten nur Blick für meine jüngste Schwester, ja, die dann auch gestorben ist. Die ist gestorben. Mhm. Wann ist sie gestorben? Im Alter von 11 Jahren, da war ich 17. Und warum ist sie gestorben? Sie hatte mit 5 Jahren einen Autounfall, war dreiviertel Jahr im Koma, war 100% schwer beschädigt. Ja. Die ganze Familie war im Grunde da eingespannt. Ja. Und mit 11 Jahren hat sie einen Kopf im Kopfkissen gedreht und wusste nicht, was sie machen sollte. Ist sie gestorben. Ja. Mhm. Ja. Und im Grunde hat man gar nicht mitgekriegt, was ich überhaupt für ein Mensch bin. Heutzutage sagen sie, das hat sich nie gezeigt. Hast du denn noch ein wenig Kontakt zu deinen Eltern oder gar nicht mehr? Ja. Sehr wenig. Also sie haben angerufen zum Geburtstag von meinem Kind. Immerhin gegen Abend, haben ihn gratuliert und haben mir dann wieder irgendwelche Vorhaltungen gemacht und so. Das Kind ist, ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hast, wenn, dann entschuldige bitte. Wie alt ist dein Kind? 5. 5 Jahre alt. Genau. Und haben sie auch, als du das Kind bekommen hast, als das noch ein Säugling war, auch sich nicht mehr drum gekümmert? Ja, also es war immer schon eine kleine Spannung da, aber so extrem ist es jetzt erst seit ich mit der Therapie und so angefangen habe, seitdem sie sehen, dass ich eben dabei bin. Das heißt dabei, dass du es wirklich ernst meinst? Ja, dass du, genau. Dass eine Umwandlung von Frau zu Mann stattfindet? Genau. Mit dem Ziel einer Operation irgendwann. Jupp. Ja. Wenn ich dich jetzt sehen würde, siehst du schon sehr männlich und maskulin aus, oder würde ich nur denken, ist eine Frau? Ich denke schon, dass ich männlich und maskulin aussehe. Ja, ja. Weil ich entsprechende Sachen verberge und auch im Styling vom Mann rumlaufe. Also ja. Ich habe auch das Hemd so an wie du. Ja. Also ja. Ich trage keine Frauenklamotten mehr. Ich trage Männerschuhe und ich habe sogar als geborene Frau sogar Schuhgröße 44. Also es würde überhaupt nicht ausfallen. Sind denn beide Eltern gleichermaßen, ich sag mal so, ja, verkrampft mit diesem Thema? Ja, also dazu sei gesagt, mein Vater ist sehr dominant im Auftreten und in seiner Ausdrucksweise. Er hat schon meine Mutter ziemlich unter der Fittiche. Mhm. Ihr ging es wohl sehr dreckig, wie sie erfahren hat, dass ich den Schritt durchziehe. Ja. Und er ist da absolut aggressiv dagegen und bist du auch noch extremer als ein normaler Steinbock. Ja, ja. Bist du die Schande da wahrscheinlich in der Familie? Ja, genau, das schwarze Schaf der Familie. Und wahrscheinlich für die Eltern auch, jetzt haben sie ihr die eine Tochter verloren, ja, und dann verlieren sie quasi die zweite Tochter noch, genau, auch noch. Ja, den Spruch haben sie mir am Kopf geklatscht. Ah, den haben sie gesagt. Das ist bitter, finde ich. Ja. Das ist wirklich sehr bitter. Und du stehst in dem Konflikt, dein Kind möchte Oma und Opa eigentlich auch, sollte eigentlich so wäre es ja auch richtig, einen guten Kontakt zu Oma und Opa haben, und das funktioniert nicht. Weil Oma und Opa, sprich deine Eltern, dich ablehnen, dich nicht akzeptieren. Genau. Sind deine Eltern schon, der Vater, dem Vater geht es ja hauptsächlich, ein sehr konservativer Mann? Ja. Ja. Genau. Ist es ein... Es ist auch immer so eine Spannung, da bin ich. Meine, vor dem Kind erwähnen sie nichts, okay. Aber ich muss sagen, Kinder sind doch feinfühliger als Erwachsene. Ah ja, klar. Ja. Wie oft im Jahr bist du denn überhaupt dann da? Ein, zwei Mal. Also letztes Jahr zu Weihnachten hatte ich sie eingeladen, aber da kam dann der Spruch raus, nee, wir wollen gerne allein feiern. Ah, oh, wie schön. Habe ich gesagt, naja, okay. Hinterher haben sie dann gesagt, na, hättest du uns mal ein bisschen mehr überreden müssen. Ich so, was heißt hier überreden? Also entweder man sagt ja oder man sagt nein. Es gibt sonst gibt's nicht. Ja klar, es gibt sonst keine weiteren Geschwister. Doch, es gibt nur eine mittlere Schwester, ja. Ach so, die gibt's noch. Und wie steht die dir gegenüber? Ja, sie versteht das Thema Transsexualität irgendwie ein bisschen verkehrt. Sie ist der Meinung, da ich in meiner lesbischen Szene irgendwie keine Frau abkriege, muss ich jetzt ein Mann werden, damit ich besser schaffe, bei Frauen anzukommen. Ach so, also ganz verqueres Denken. Ja, genau. Ja. Und das tönt sie eben doch überall rum, und das ist ihre Einstellung. Das heißt, da hast du auch keinen Rückhalt, keine Verbündete. Mhm. Ich habe eine beste Freundin seit fast 10 Jahren. Und sie hat mich im Grunde als gequälte Frau kennengelernt. Ja. Und in dem Fall, wenn du jetzt wann ist die Operation geplant? Ich hoffe mal, wenn alles klar geht, März, April. März, April schon? Ja. Ah ja, ein großer Eingriff. Kurze Zwischenfrage, das ist ja sehr teuer. Wer zahlt das, die Krankenkasse? Ja. Ja, wie teuer ist es? 61.700 Euro. 61.700 Euro. Hast du Angst vor diesem großen Eingriff? Nein. Also eher ich habe eher Angst davor, als Frau zu sterben. Ich verstehe. Also eine große Sehnsucht, wenn es denn endlich passiert. So, das heißt, wenn das passiert ist und du dann wirklich ein Kerl bist, werden sich die Fronten dann noch mehr verhärten zu dem Vater? Ja, bestimmt. Bestimmt. Sehe ich auch so. Es ist ja jetzt Stefan, schon. Ich habe mir meine Haare kurz geschnitten. Also ich hatte bisher lange Haare und immer rot gefärbt. Jetzt habe ich meine Naturfarbfarbe. Also ganz selbstbewusst mit einem Fassonhaarschnitt. Also verwandelst dich schon immer mehr. Ja, genau. So langsam leichter Bartwuchs, tiefere Stimme. Ja. Eben richtig in der Pubertät. Ja. Weißt du, das ist, so traurig das auch ist, letztendlich... Die Frage ist einfach nur, wie mache ich das meinen Eltern klar, dass sie mich als Menschen akzeptieren und nicht diese äußere Hülle? Also das weiß ich nicht. Ich glaube, dass man das nicht mit Argumenten, manchmal mit Argumenten nicht schafft. Wenn du einem Verbohrten gegenüberstehst, und das scheint dein Vater und deine Eltern zu sein, dann reichen irgendwann keine Argumente mehr aus. Was will man dann noch sagen? Ich vermute mal, so wie ich dich jetzt kennenlerne, dass du schon sehr viel und sehr behutsam versucht hast zu erklären und zu sprechen. Ich habe auch jahrelang unter mein Selbstbewusstsein gelitten, weil ich meinen Vater auch sehr dominant drüber war. Ja, das glaube ich. Irgendwann ist Schluss. Ja. Und irgendwann muss man dann vielleicht auch so bitter das ist, es sind die Eltern, es sind ja immer die Eltern, dennoch die Konsequenz ziehen, nein, dann eben nicht. Dann aber wie erkläre ich es meinem Kind? Du wirst deinem Kind ja sowieso, wenn es ein bisschen erwachsener wird, älter wird, erklären, was mit dir passiert ist, was mit deiner Geschichte ist. Naja. So, und in dem Zusammenhang wirst du es erklären, dass Oma und Opa dich nicht angenommen haben, dich nicht mehr lieb haben. Also das kann man ja ganz offen, ganz normal erklären. Es ist alles traurig. Ja. Es ist traurig, aber es ist so. Da kann man immer nur, ich habe ja immer die Hoffnung, dass irgendwann dann Eltern sich dann doch irgendwie erwärmen, dass sie denken, ja gut, das ist das Glück meines Kindes, dann muss ich das akzeptieren. Aber wenn sie schon seit 5 Jahren sich nicht richtig um das Enkelchen kümmern und du so lange mit ihnen darüber sprichst, bin ich da ein bisschen pessimistisch. Ja, zeitweise habe ich gesagt, es muss nicht immer alles nur einseitig sein. Also ist ja schön, gut und schön, dass ich kostenlos telefonieren kann und sie nicht, dass ich eine Flatrate habe. Aber es kann ja nun nicht immer nur so funktionieren, Nein. Sie klingeln an und Nein. ich springe. Nein. Weißt du, ich verstehe natürlich auch. Irgendwo bei mir ist auch so langsam der Kragen voll, dass ich sage, ein falsches Wort von meinem Vater und die Bombe platzt. Ja, ja. Weißt du, man kann ja verstehen, das ist natürlich für Eltern auch, wenn sie auch aus einem konservativen Umfeld kommen, ist das natürlich auch eine schwierige Thematik, die Transsexualität. Ja. Es ist schon schwierig genug, in einem konservativen Elternteil zu sagen, dass man schwul ist. Ja. Und transsexuell ist ja noch komplexer und komplizierter zu erklären. Mhm. So. Aber irgendwann, nach so vielen Jahren jetzt in deinem Fall, muss die Akzeptanz dann mal passieren oder die Betonwände sind so dick, dass man irgendwann sagt, okay, ich laufe auch nicht weiter davor. Ich akzeptiere, du hast eine Wand um dich herum. Ich habe alles getan, was ich tun kann. Das ist wichtig, dass du das für dich sagen kannst irgendwann. Aber irgendwann wird es auch demütigend. Naja. Ne? Finde ich. Ja. Also deswegen war ja mein Selbstbewusstsein dementsprechend eigentlich. Ja, irgendwann muss man dann auch mal Schlussstrich ziehen und sagen. Seitdem ich eben die Therapie mache, habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch und habe mein Selbstbewusstsein derart aufgepäppelt. Ja, super, also, finde ich gut. Gut, das ist genau der richtige Schritt. Das ist dein Leben. Ja. Das ist dein Leben, deine Lebenszeit. Ich kann nicht warten, bis mein Vater einen Sargdeckel macht. Nein. Also Stefan, ich habe es jetzt mal so gesagt, wie ich es einschätze. Irgendwann muss man aufhören, auch um Akzeptanz zu bitten. Irgendwann muss man Konsequenzen ziehen. Ich finde deinen Weg mutig und richtig und wünsche dir für dich und für dein Kind wirklich alles Glück der Welt und alles Gute. Dankeschön. Alles Liebe, auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Bianca. Bianca ist 42. Hallo Bianca. Ach, Bianca ist weg. Ich bitte meine Regie, mal die Leitung 5 zu trennen. Die kann ich nicht trennen. Sonst kann ich hier nicht weitermachen. Ist aber ein kleines dann geht es jetzt weiter mit Cindy. Und Cindy ist 21. Hallo Cindy. Hallo. Cindy, um was geht's bei dir? Was gibt's bei mir? Ich fühle mich übel schlecht in dem Sinne. Du fühlst dich übel schlecht? Mhm. Warum? Ich war Tänzerin, selbstständig. Cindy, eine Bitte. Das vereinfacht unser Gespräch. Schalte den Ton des Fernsehers ganz ab oder des Radios. Dann können wir besser sprechen. Okay. Ja. Also, du warst Tänzerin. Mhm. Wo Tänzerin? Überall und nirgends, also in Cafés, in Diskotheken, in Bars, weltweit in dem Sinne unterwegs. So Table Dance, Sachen, so Erotiktanz. Table Dance, Striptease, ja. Also dann Fotoshootings, Model in dem Sinne. Ja. Okay, also in dem Erotikbereich. Hast aber nicht als Prostituierte gearbeitet? Nein, Quatsch. Nein. Naja, kann ich ja fragen, ist ja auch nicht. Nein, ja. Genau das ist der Punkt in dem Sinne, was viele zwar gedacht haben, aber wo ich nie hin wollte und auch nie hingekommen bin. Ja. Okay, also wie viele Jahre hast du? Engagement, was mir angeboten worden ist, in dem Sinne, habe ich gesagt, erstmal vorher gefragt, in dem Sinne, wie es hier läuft und so weiter und so fort, damit ich nicht ins Fettnäpfchen trete. Ja, wie lange hast du es gemacht? Ja, sind jetzt knapp 7 Jahre. 7 Jahre? Du bist 21 erst. Ja, genau. Dann hast du ja als Kind schon angefangen. Ja. Wie ist das möglich? Ich bin jetzt 22 und habe das mit 16 dann aber damals angefangen. Okay, also ganz haarscharf so an der Altersgrenze. Genau. Jetzt geht es dir sehr schlecht, sagst du. Ja, ich hatte einen Unfall, einen Verkehrsunfall in dem Sinne. Und was für ein Unfall war das? Ein Verkehrsunfall in dem Sinne. Ich bin auf der Autobahn gewesen, von Berlin nach Leipzig. Mhm. Und soll mit 130 km/h auf Stauende gekracht sein. Also stillstehendes Auto in dem Sinne. Hast du es nicht gesehen? Ich weiß davon nichts, das ist das Problem. Du kannst dich an den Unfall nicht mehr erinnern? Gar nichts. Ich weiß bloß noch, dass ich einen Reifen gewechselt habe, in dem Sinne, Ausfahrt vorher. Mhm. Also schwerer Autounfall, du weißt nicht, kannst dich nicht erinnern, was da los war mit dir? Dass dadurch mit einem Helikopter auch aufgeholt werden und ins Krankenhaus geflogen werden. Also du warst schwer verletzt? Mhm. Was für Verletzungen hattest du? Mein zweiter Halswirbel war gebrochen, mussten sie mit dem ersten fixieren. Ich hatte eine ziemlich große Platzwunde in dem Sinne, man konnte mein Gehirn sehen. Alle beide Beine sind gebrochen. Mhm. Plus Sprunggelenk, also Oberschenkel, Unterschenkel. Mhm. Ja, wann war der Unfall? Und da habe ich auch psychische Folgen in dem Sinne. Glaube ich. Wann war der Unfall? 3.5.2008, also dieses Jahr. 3.5. Wie geht es dir heute körperlich? Körperlich, sagen wir so, mein Hals ist okay. Mhm. Die Platzwunde im Gesicht in dem Sinne ist auch okay, aber meine Beine, also das linke Bein zumindest, wo das Sprunggelenk angegriffen ist, ist überhaupt nicht okay. Ich habe es damals auf Krücken versucht und sitze jetzt zur Zeit sogar im Rollstuhl, weil es immer schlimmer geworden ist durch die Schmerzen. Das heißt, mit der Tanzerei, das ist vorbei? Das rechte Bein ist verheilt und das andere, aber das linke Bein da, hör mir auf. Ja, übrigens, wir duzen uns. Ich duze dich und dann kannst du mich auch duzen. Ne? Okay. Nein, meine Frage war gewesen, das heißt mit dem Tanzen ist man erstmal nicht. Nee, das ist zurzeit leider. Das ist das große Problem für dich auch, dass du deinen Job verloren hast. Genau, deswegen. Mhm. Hast du denn auch noch irgendwas anderes, hast du einen Schulabschluss? Ja, natürlich. Ja. Qualifizierten Hauptschulabschluss. Ich habe eine Lehre als Verkäuferin, als Maurerin. Als Maurerin? Natürlich. Und als Hauswirtschaftlerin. Wie? Du hast drei Berufsabschlüsse? Hm. Als Verkäuferin, als Maurerin und als was? Als Hauswirtschaftlerin. Wie hast du das in der kurzen Zeit alles geschafft? Dass Maßnahmen vom Arbeitsamt in dem Sinne noch dazugespielt haben und so weiter und so fort. Achso, das waren so Qualifikationsmaßnahmen, oder? Ja, genau. Okay, das klingt ja schon mal ganz gut. Das heißt, du kannst irgendwann, wenn du einigermaßen gesundheitlich wieder kannst, doch in einen dieser Berufe gehen. Maurer vielleicht gerade nicht, weil das anstrengend ist, aber... Ja. Wie gesagt, man hat sich in dem Sinne was aufgebaut und daran hängt man halt. Und das, wie gesagt, das belastet mich psychisch. Selbst wenn ich meinen Körper betrachte, die ganzen großen Narben und so weiter und so fort. Mhm. Ich meine, das war anfangs richtig schrecklich für mich, mich überhaupt so da anzusehen oder so. Also verstehe ich es richtig, dass so das Hauptproblem für dich ist, dass du aus dem Tänzerberuf erstmal raus bist? Naja, als Hauptproblem nicht unbedingt. Was ist das Hauptproblem? Dass ich nicht laufen kann, mich nicht bewegen kann, nichts mehr selbstständig machen kann. Ich habe jahrelang, wie gesagt, für mich selber gelebt und meine Arbeiten selber getan. Ich brauchte niemanden. Lebst du jetzt im Moment alleine? Nee, ich bin mit meinem Mann zusammengezogen, also mit meinem Verlobten. Ach so. Und aber du kannst doch alleine dich so schon bewegen, das geht doch schon. Teils. Also wie gesagt, der Punkt ist, Sprunggelenk sind ziemliche Schmerzen. Und wenn ich versuche halt meine Übungen von der Physiotherapie zum Beispiel zu machen, die Gehübungen und so weiter und so fort, ist das Problem, dass es vielleicht nach circa 5 Minuten wieder richtig wehtut. Also ich kann meine Muskeln alles drum und dran anspannen, wie es mein Physiotherapeut im Leben mir geraten hatte. Also schlimme Folgen nach diesem Unfall. Nun ist das ja auch noch relativ frisch, wenn man so schwer verletzt war, sind ja die Regenerationsphasen unter Umständen sehr langwierig. Haben die Ärzte dir in Aussicht gestellt, die Hoffnung gemacht, dass du einigermaßen wieder normal wirst, dich bewegen können und gehen können? Ja, na, am Anfang war es halt so, dass sie mir gesagt haben, ich werde wieder laufen können. Heute ist es so, dass ich 20.000 verschiedene Meinungen habe von Ärzten, keiner sich einigen kann. Und genau das ist mein Problem. Ah, ja. Welcher Meinung soll ich jetzt uns folgen können? Ja. Hinzu kommt aber auch dann, wie du es gerade auch schon gesagt hast, die seelische Belastung, die psychische Belastung. Ja, aber das ist, sag ich mal, so kleinste Problem aus dem einfachen Grund, wenn man eine Meinung irgendwie von den Ärzten feststellen würde, in dem Sinne, und eine Hoffnung besteht, dass ich wieder laufen könnte, dann sagen könnte, ja, genau daran arbeite ich, weil ich meine, ich arbeite ja seit dem Unfall, in dem Sinne, seitdem ich aus dem Krankenhaus raus bin, genau an diesem Aber das ist doch der Punkt. Es wird dir doch kein Arzt gesagt haben, sie werden nie wieder laufen können. Es haben viele gesagt, deswegen. Aber es haben einige viele gesagt? Haben auch gesagt, ich werde eure Humpelt haben. Viele haben gesagt, okay, ich kann wieder, also nein. Okay. Einer hatte gesagt gehabt, ich werde wieder normal laufen können. So, stopp. Genau, stopp. Mein Physiotherapeut. So, und genau das ist der Punkt. Ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem man sich festhalten muss, wenn man so einen Schicksalsschlag erlitten hat. Wenn auch nur ein einziger Fach... Der Punkt ist ja, so viele Aufgaben und wie ich Erledigungen gemacht habe, ich bin wirklich ein richtiger hyperaktiver Mensch, muss man sich vorstellen. Mhm. Ein Mensch, der seinen Kopf überall durchsetzt, viele verrückte und wirklich crazy Dinge in dem Sinne im Leben tut. Ja, dann setz doch mal... Fallschirmspringen oder sonst irgendwas ist. Sag, genau so ein Mensch bin ich. Okay, Cindy, das habe ich jetzt verstanden, dass du ein vitaler Mensch bist. Dann setze doch mal deine ganze Energie, deine Kraft, dein Durchsetzungsvermögen, was du bisher an den Tag gelegt hast, setze das doch jetzt in die Regeneration rein. Habe ich getan. Ja, weiter, das musst du weiter. Nein, das musst du weitermachen. Wie lange noch? Vielleicht noch ein halbes Jahr, vielleicht noch ein Jahr, ich weiß es nicht. Aber du musst es tun. Wenn du jetzt aufgibst, dann hast du dich aufgegeben. Der Punkt ist, bei meinem Physiotherapeut war ich so weit, dass ich in dem Sinne, er gemeint hatte, wie gesagt, so weit schon war, dass ich glauben konnte. Mhm. Er hat gemeint gehabt, noch einen Monat mehr in dem Sinne, also noch einen Monat länger, das war im August, und ich kann wieder laufen. Ja. Das Problem sind, die Schmerzen in meinem Sprunggelenk waren da, oder sind da, besser gesagt, und die lassen sich überhaupt nicht vermeiden, egal durch Schmerztabletten oder sonst irgendwas. Gut, das ist jetzt eine medizinische Frage, da kann ich dir nicht sagen. Ja, die können mir einfach auch nicht sagen, woher der Schmerz kommt. Das ist nämlich das Problem. Und letztendlich, bin ich da dran gegangen. Woher kommt der Schmerz? Ja, aber worüber wir beide reden können, ist, dass wir so eine Linie entwickeln. Nämlich die Linie, was hast du denn für eine Alternative? Die Alternative ist, wenn du sagst, okay, es wird nichts, dann bist du mit deinen 21 Jahren, sitzt du vielleicht irgendwann im Rollstuhl. Will ich nicht daran, das will ich. So, das ist, ja, Cindy, das ist doch der Satz, das ist dein guter Satz. Das heißt, ich möchte dich ermutigen und ermuntern, auch wenn das Rückschläge gibt und wenn es schlimme Phasen gibt, auch der Schmerzen, dass du wirklich tapfer und eisern weiterkämpfst, dass du wie immer ein Schrittchen weiterkommst, immer ein Schrittchen weiter. Das sagen mir alle, meine Mutti, wie gesagt, mein Mann in dem Sinne, wer sagt das nicht? Genau die zwei in dem Sinne kennen mich ja. Ja. Die wissen vielleicht. Meine Mutti hat nach dem Krankenhaus mich 2 Wochen lang gehabt. Ich habe sogar in dem Sinne danach sogar ihre Küche so sauber gemacht und so weiter. Ja. Ich habe mich daran gezwungen, gesagt, so schwer zu sein und wieder laufen zu können. Ich kann es nicht. Aus einem Grund, weil die Schmerzen so verbal sind in dem Sinne. Okay, da müssen wir mal gucken, weil das ist jetzt zu medizinisch. Da kann ich ja natürlich nichts zu sagen. Da werden wir dich jetzt mal zurückrufen und mal gucken, ob wir dir da vielleicht doch eine ganz gute Beratung noch an die Hand geben. Ich möchte dich nur, was deinen Willen anbelangt, ermutigen, es zu tun. Auch wenn es nun mal schwer ist und wenn es schmerzhaft ist. Aber was die medizinische Unterstützung anbelangt, werden wir uns noch ein bisschen schlau machen und dich jetzt nochmal anrufen. Okay? Okay. So machen wir es, Cindy. Alles Gute wünsche ich dir und vor allen Dingen gute Besserung. Ja, danke schön. Tschüss. Danke. Du warst eine super Show. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Judith. Judith ist 45. Hallo Judith. Ja, hi. Hallo Judith. Was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass es mir zurzeit ganz schlecht geht, weil mein Mann seit dem 26. Juli nicht mehr mit mir spricht und nur noch über meine Tochter mit mir kommuniziert. Obwohl ihr in einer Wohnung wohnt? Jo. Wie alt ist die Tochter? 15. 15? Da sagt der Vater, sagt der Mann, sag mal der Mama, ich habe jetzt, ich will das und das machen. Zum Beispiel, ja. Wie lange? Oder überweis mal das oder sagt der Mama mal das und das muss überwiesen werden. Das heißt, ihr sitzt, wenn ich mir das so vorstelle, gemeinsam am Esstisch morgens? Nein. Das nicht mehr? Das ist getrennt von Tisch und Bett. Nee, Bett weniger, weil ich habe mein Bett und das ist mein Bett und da schlafe ich drin. Und da kann auch mein Mann drin schlafen, aber es... Schlaft ihr in einem Zimmer? Ja. Das schon? Hm. Leider. Und ihr esst nicht zusammen? Nein. Hm. Warum spricht er nicht mehr mit dir? Das, wenn ich das wüsste. Hat er von heute auf morgen aufgehört? Ja. Ach. Wie lange seid ihr verheiratet? 16 Jahre seit dem 7. Dezember. Wie war denn die Ehe bis zu dem Punkt, als er aufgehört hat zu sprechen? Immer schwierig. Immer schwierig? Immer schwierig. Warum schwierig? Ja, ich Deutsche, eher Marokkanerin. Marokkaner. Hm. Also ist da ganz viel, vielleicht hat sich da angehäuft an Unzufriedenheit und Frustration? seinerseits hat sehr viel Frustration für mich ergeben in den letzten Jahren, weil er hat 2000 einen Job in Holland gefunden. Mhm. Und wir haben uns auch in den Niederlanden kennengelernt. Mhm. Und ich habe ihn dann nach Deutschland geholt und ich musste dann aber all die Sachen versicherungstechnisch und so auf Niederländisch dann, sag ich jetzt mal so, für ihn, weil er ja berufstätig war und unterwegs war, wie das mit Versicherungen und alles, Krankenversicherungen. Wenn du sagst, ein bisschen Niederländisch oder ein bisschen Deutsch, dann versuchen zurechtzufinden. Und wenn du sagst, das war immer schwierig, was waren die Hauptschwierigkeiten? Es fing von Anfang an irgendwie. Wir haben geheiratet und es war jetzt so, dass ich nicht wusste, dass ich schwanger bin, als wir geheiratet haben. Eine Woche nach unserer Hochzeit kam ich ins Krankenhaus und da war klar, ich war schwanger, aber das wusste ich nicht. Wir haben eigentlich aus Liebe geheiratet und dann fing eigentlich der ganze Stress an. Wieso bist du denn so lange mit diesem Mann zusammen, wenn das immer schwierig war? Ja, aus Liebe. Trotzdem? Ja, trotz alledem. Was liebst du denn? Was liebst du an ihm? Inzwischen gar nichts mehr. Mhm. Ich habe damit abgeschlossen, also seit dem 26. Und er hat, ich frage das jetzt nochmal, er hat am 26. Juli aufgehört zu sprechen, mit dir zu sprechen. Ja. Das sagt mir, dass der auch voller Aggression ist und voller Widerwille gegen die Ehe, gegen dich vielleicht. Ja, ich versuche jetzt hier auszuharren, weil ich habe nichts, ich bin nichts, ich habe keinen Job, ich habe keine Ausbildung, ich habe nur 2 Kinder, meine älteste Tochter ist 21, meine jüngste Tochter ist 15, ich habe nichts gelernt. Ich sitze jetzt hier und der Mann ist zurzeit in Indien, arbeitstechnisch und... Hat er einen guten Job? Ziemlich. Ja, das heißt finanziell... Der ist gut abgesichert, ja. Nur ich nicht. Ne? Aber du bist eine Ehefrau. Ja. Und du hast Ansprüche. Ja, klar, aber... Hast du Angst vor dem Alleinesein? Nein. Ich bin seit 8 Jahren permanent alleine. Mhm. Wer ist für dich auch der diesen Job hat. Ich habe damit abgeschlossen, wie gesagt. Ich habe meinen Ring abgelegt. Das heißt, es wäre für dich sogar eine große Erleichterung, wenn die ganze Sache beendet würde? Es wäre schön, ja, wenn ich da gut rauskäme. Mhm. Ganz ehrlich. Also ja, aber dafür brauchst du eine gute Beratung, dann kommst du da gut raus. Ja. Und diese... Wie du an eine gute Beratung kommst, da würden wir dir gerne behilflich sein jetzt. Das wäre sehr schön. Ja, die Entscheidung ist ja letztendlich bei dir schon gefallen, dass du raus willst. Du willst nur gut raus. Ja, gut ja. raus. Ja. Ja. Judith, dann machen wir es ganz einfach. Du legst auf, wir melden uns jetzt gleich bei dir wieder. Ja. Und dann alles Weitere im Gespräch nachher. Ja, prima. So machen wir das. Danke. Wünsche ich dir alles Gute. Ja. Tschüss. Dann, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Thomas Wittig. Morgen heißt das Thema Fragen an Domian. Wenn ihr gerne mit mir über mich, über meine Sendung, über was auch immer reden wollt, wenn ihr Fragen an mich stellen möchtet, dann könnt ihr das morgen gerne tun. Ich frage euch das ganze Jahr. Morgen könnt ihr mich fragen, was auch immer. Ihr könnt wie immer auf 0 Uhr anrufen unter unserer bekannten Nummer oder mailen domian@wdr.de, in die Mail bitte eure Telefonnummer reinschreiben. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was wir hier morgen machen werden und was ihr mich alles fragen werdet. Also 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Tschüss, bis morgen.